Als nach einer Korrektivrecherche herauskam, dass er sich Anfang der 2000er Jahre mit Sarah Wagenknecht und dem Satiriker Volker Pispers zu einem Abendessen getroffen hatte, rätselte man in der Republik, was der rechtsextreme Zahnarzt aus Düsseldorf, die linke Wagenknecht und der bissige Satiriker wohl gemeinsam beim Abendessen besprochen haben könnten. Der Autor weiß es nicht, eins aber ist sicher. Mindestens ein Ressentiment-Thema vereinte die drei: die Ablehnung der USA. Der rechte Anti-Amerikanismus, der nichts anderes ist als die Ablehnung der liberalen Demokratie, war in der AfD von Beginn an zu Hause, nur eben zu Beginn nicht derart dominant wie jetzt. Die Anhänger der neuen Rechten und die Jünger von Carl Schmitt sahen in der AfD früh ein Vehikel, ihre Ideen durchzusetzen, und es gelang ihnen in Magdeburg schließlich, die Westler an die Wand zu drücken. Den Westlern in der AfD blieb nur ein kleiner Achtungserfolg. Im Europaprogramm 2014 stand noch der treue Schwur zur NATO. Im Magdeburger Programmentwurf fehlte anfangs jegliche direkte Positionierung zum Bündnis. Dem kleinen Häuflein an Westlern gelang es nur durch einen Trick, das Wort NATO wieder ins Programm zu schmuggeln. Während der Debatte schlug der AfD-Landtagsabgeordnete Christian Lohse aus NRW vor, zwei Programmanträge zu bündeln und gemeinsam darüber abzustimmen. Der erste Antrag positionierte sich gegen die Gründung einer europäischen Armee, der zweite enthielt ein Bekenntnis zur NATO. Vorgelesen wurde allerdings nur der Antrag mit der Ablehnung der europäischen Armee. Den Antrag mit dem Bekenntnis zur NATO ließ die Parteitagsregie dezent unter den Tisch fallen. Der Plan gelang, beide Anträge wurden angenommen, damit war das Wort NATO im Programm. Als die Gegner ihren Fehler bemerkten, tobten sie, doch sie konnten den Antrag nicht mehr zurücknehmen. Eine Quelle aus der AfD bestätigte dieses Manöver dem Autor. Diese Episode zeigt, dass die Anhänger der Westbindung in der AfD kaum Einfluss mehr haben und es ihnen nur noch mit Kartenspielertricks gelingt, laue Bekenntnisse dazu in die Programme zu schmuggeln. Aber der Feind der AfD ist nicht nur die USA, sondern auch die EU. Von einer Anti-Euro-Partei entwickelte sich die AfD zu einer Anti-EU-Partei. Im Januar 2019 beschloss die AfD auf ihrem damaligen Europaparteitag in Riesa, zum Entsetzen ihres damaligen Spitzenkandidaten Jörg Meuthen, sogar den Dexit. Seither versuchte die Parteispitze, erst Jörg Meuthen, nach dessen Austritt Alice Weidel, diese Forderung nach dem Dexit einzudämmen. Im neuen Programm für die Europawahl im Juni 2024 liest sich der Krebsgang so, Zitat: Wir lehnen die EU ab, die sich zu einem Staat mit Gesetzgebungskompetenz und einer eigenen Regierung aufschwingen will, ebenso die Idee der Vereinigten Staaten von Europa.